Das heißt, bevor ich dort in der SAG-Klinikum war, ging es mir besser. In der SAG-Klinik hat mich der eine Flieger zusammengetreten und gewürscht. Und man hat mich fixiert mit Lederriemen, mit Ledergürtel und Schrauben. Und ich weiß nicht, warum einer mich fixieren soll. Das heißt, das ist ein neurologischer Eingriff, ein radiologischer Eingriff auf das Gehirn. Man arbeitet mit Strom auf das Gehirn ein und man hat mir damals 1973 im November erklärt, wir tun damit Gehirnzellen töten, die Fehlverhalten auslösen. Ja, und ich habe die Erfahrung gemacht, dass man das häufiger macht. Man macht es heutzutage im Schlaf. Damals hat man es gemacht, man hat mir ein Loch in den Schädel gebohrt und hat damit das gemacht, was man gemacht hat, eben mit Strom. Und heute macht man es sogar im Schlaf. Und das ist das, was ich vermute, dass man im SHG-Klinikum Patienten neurologisch behandelt und so. Und ja. Wer hat Ihnen ein Loch in den Schädel gebohrt? Das war der Professor Schneider, 1973, das weiß ich. Aber ich wurde neurologisch, also es wurde wieder eine solche Operation gemacht. Das war 1973 Professor Dickmann und Professor Schneider. Was hat es gebracht? Es hat eine Gesundung des Fehlverhaltens gebracht. Ich hatte einen Reinigkeitstick und der ist weggegangen. Und die Spritze, die Kurzzeitspritze, die man mir das letzte Mal gegeben hat, da habe ich so Herzklopfen und Herzrasen gekriegt. Ich hinterfrage, was es für ein Medikament war. Es ist immer das, was sie kriegen. Es ist nicht wahr, Herr Pullmann, man gibt mir hier Medikamente, die nicht stimmen. Und ich hinterfrage, was man mir spritzt. Auch das Langzeitinsulin. Ich glaube, das Langzeitinsulin ist nicht das, was draufsteht, sondern das ist das Polyarzenyl. Ich unterstelle es nicht, ich vermute es. Und ich glaube, es geht mit der Langzeitspritze und Essenregulierung. Und ich hinterfrage, was man mir für Medikamente gibt. Und man droht mir wieder an, ich käme ins SAG-Klinikum. Ich brauche nicht in ein SAG-Klinikum, ich brauche einen Diabetologen. Ich habe Herrn Blaumeiser auch gesagt, dem Heimleiter, dass ich mit einem Diabetologen sprechen möchte. Ja, mit Dr. Löber. Ja, dann rufen die ihn an. Das war am Donnerstag, glaube ich. Ja, da habe ich gesagt, ja, ich rufe ihn an. Aber da musste ich zur Toilette und es hat irgendwie sich nicht ergeben, dass ich Herrn Löber anrufen konnte. Das heißt, ich glaube, es ist auch Machenschaft mit Herrn Blaumeiser und irgendwie Ärzten da, dass man etwas manipuliert, dass man mir Medikamente gibt, die ich nicht vertragen kann. Und ja. Hatten Sie denn Insulin früher vertragen? Ich habe früher das Insulin habe ich vertragen, aber das war gentechnisch hergestellt. Das heißt, auf der Packung stand drauf, es ist gentechnisch hergestellt, das kann für andere Patienten Fehler sein. Das heißt, ja, es kann auch für mich fehlerhaft gewesen sein. Das Insulin, das Insulin-Klagin, was draufsteht, das ist gut, aber es ist kein Insulin-Klagin. Es muss etwas anderes sein, es brennt. Das Insulin-Klagin hat nicht gebrannt. Es muss was anderes in der Ampulle sein. Können Sie denn einen Teil von der Ampulle? Ich kann nichts kriegen, man hat es im Schwesternzimmer und ich habe gesagt, ich auch zur Ärztin im SAG-Klinikum, als ich zur Depotspritze war am Montag, da sagte ich, bitte geben Sie mir den Beipackzettel von dem Medikament, was ich gespritzt bekomme. Nein, das kann ich Ihnen jetzt nicht geben, bitte geben Sie mir es doch. Nein, jetzt nicht, das kriegen Sie das nächste Mal. Das heißt, man hintergeht mich. Man ist sich selbst nicht sicher, welche Nebenwirkungen das Medikament hat und man ist sich selbst nicht sicher, was man gibt. Man probiert aus. Und das finde ich nicht in Ordnung. Wie heißt denn die Person, die das getan hat? Moment mal, jetzt, die mir heute Abend angekündigt hat, dass ich ins SAG... Nein, die Ihnen den Beipackzettel nicht geben möchte. Die Frau Dr. Thiele. Die hat gesagt, sie kann Ihnen das nicht geben. Nein, sie hätte jetzt keine Zeit mehr. Ach so, sie hätte keine Zeit dafür. Nein, ich habe gesagt, bitte geben Sie mir doch den Beipackzettel. Nein, ich habe im Augenblick keine Zeit mehr. Dann kriegen Sie das nächste Mal. Das war am Montag. Ich hatte ein Gespräch mit ihr. Das heißt, ja, sie versuchte mich um den Finger zu wickeln. Sie überredete mich, das Medikament zu nehmen. Ich habe gesagt, ich brauche das Medikament nicht. Ich komme ohne das Medikament aus. Das stimmt, Herr Pohlmann. Das Einzige, was ich brauche, das ist schon mal ein Medikament, dass ich schlafen kann. Aber ich kann jetzt schon seit 3 Nächten nicht mehr schlafen, trotz Medikamenten. Und man hat mir gesagt, man gibt mir ein Medikament, damit ich schlafen kann. Und das stimmt nicht. Man gibt mir hier Psychopharmaka, man probiert an mir aus. Ich habe kürzlich wieder eine Strafanzeige geschrieben. Ja, gegen wen? Gegen die Pfleger schon wieder. Die gleiche wie letztes Mal, bloß mit einer Erinnerung drin und mit ein bisschen Rechtskunde, weil die Herrschaften sich wohl nicht ganz auskennen, was sie dürfen, was nicht dürfen. Das heißt gegen die Pfleger vom, ja. vom Heim? Richtig. Also ja, jetzt weiß ich auch, warum die Schwester Sabine so aufgebracht ist. War sie aufgebracht? Schwester Sabine hat mir jetzt wieder gedroht, die kommen ins SAG-Klinikum und so. Und ja, ich habe gesagt, ich fühle mich doch gut, was es betrifft. Wieso, dann, gell, sie liefern mich doch nicht ein oder so, gell, und so. Und doch, sie kommen ins SAG-Klinikum, die stehen vom Zuckerkoma. Hören Sie mal, Herr Pohlmann, mir geht's zuckermäßig super. Und als das ist das, was die Schwester Sabine gemacht hat, als ich 3 Tage und 3 Nächte gebrochen habe und praktisch so schlecht war und ich sie gebeten habe, bitte bestellen Sie einen Arzt, hat sie keinen Arzt bestellt. Und jetzt bedroht sie mir ins SAG-Klinikum. Ich brauche nicht in ein SAG-Klinikum. Das Einzige, was ich eventuell brauche, ist eine Diabetesklinik in Weißkirchen. Das wäre das. Und das SAG-Klinikum, das ist sowieso eine Sache, das ist ein Altbau, da ist Gefahr im Verzuge, da sind die Sicherungskästen durchgebrannt, da ist das Rohrbruch in dem Altbau und ich habe ehrlich gesagt, praktisch gesagt, ich habe ein Hoch gesprochen auf das SAG-Klinikum, auf den Dr. Kaiser, und zwar, dass das SAG-Klinikum praktisch neue Häuser kriegt. Da bin ich auch dafür. Aber ich hinterfrage auch, was man da macht mit Medikamenten, was man für Medikamente ausprobiert an Patienten und so. Das ist nicht richtig. Man probiert einfach aus und man macht Menschenexperimente. Und das hinterfrage ich, das ist nicht richtig. Dass man infolgedessen, dass es so viele leukämiekranke Kinder oder sowas gibt, habe ich gesagt, ich habe eine Versammlung, Studentenversammlung und so. Und mit jetzt möchten wir was anderes besprechen. Ja. Niemand darf Sie zwingen, irgendwelche sogenannten Medikamente zu nehmen. Niemand darf Sie zwingen. Ja, das stimmt. Und warum, Herr Blaumeister, jetzt frage ich mich, was haben Sie für ein Problem damit? Sie bräuchten doch bloß das Zeug verweigern und sagen... Ja, dann sagt der Herr Blaumeister auch, Sie kommen ins SAG-Klinikum. Das heißt, man überweist sofort in die Psychiatrie ein, in das... Ja, da darf man es aber ebenso wenig. Man darf es nirgendwo in Deutschland. Nein, da ist man aber noch weniger sicher. Da pumpt man einen noch mehr voll. Und das hat die Dr. Thieler auch gesagt. Wenn Sie das Medikament nicht nehmen, müssen Sie hier bleiben. Dann müssen Sie wieder hier hinkommen. Was war denn in der Zeit, bevor Sie dort in diesem Heim waren? Das heißt, bevor ich dort in der SAG-Klinikum war, ging es mir besser. In der SAG-Klinik hat mich der eine Pfleger zusammengetreten und gewürscht. Und man hat mich fixiert mit Lederriemen, mit Ledergürtel und Schrauben. Und ich weiß nicht, warum einer mich fixieren soll. Ich möchte wissen, was gewesen ist, bevor Sie überhaupt in irgendein Pflegeheim gekommen sind. Zu Hause, meinen Sie? Ja, zum Beispiel. Ja, zu Hause, es war gar nichts. Es war gar nichts. Das Einzige, was ich hatte, war ein bisschen Liebeskummer. Ich hatte ein geordnetes Leben und das Einzige, was ich hatte, war ein bisschen Liebeskummer. Ich meinte gesundheitlich, mit Diabetes oder irgendwas, Insulin? Nein, da war alles in Ordnung. Und wann kam das? Also am 25.08.2010, glaube ich, war es. Da stand meine Betreuerin Marion Hilgers vor der Apothekentür und sagte, Frau Konter, das geht so nicht mehr. Sie müssen wieder ins Mutterhaus. Und was hat sie damit gemeint? Was geht so nicht? Ich weiß nicht, was sie meinte. Meinte sie, dass sie irgendwelche Insulinpräparate nicht nehmen würden? Nein, es kann nicht sein. Ich habe meine Insulinpräparate genommen und der Zucker war super. Ich fühlte mich zuckermäßig super und gesundheitlich, das heißt bis auf meine Rückenschmerzen und das, was ich seit Unfall habe und so, die Rückenschmerzen und so, das ist das, was ich hatte. Aber der Zucker war gut, ich fühlte mich gut. Das Einzige, was ich hatte, war ein bisschen Liebeskummer. Und die Frau Hieger sagte einfach, das geht so nicht mehr. Und sie nimmt mich mit Schlüpper, leicht bekleidetes Kleidchen, etwas Geld, Insulin und Traubenzucker, wie ich immer ausgestattet bin, so super ausgestattet für den Diabetes, Traubenzucker und Insulin immer dabei. Und so nimmt sie mich von der Straße weg und mutet mir schon zu, jetzt so lange von zu Hause weg zu sein. Und ich vermute, dass, ich habe ein Gespräch mitgehört von dem Herrn Pfleger Endi und ich glaube, das war mit meiner Betreuerin Marion Hilgers. Da ging es um die Wohnung. Ja, ich weiß nicht, wie die Wohnung aussieht. Herr Pohlmann, meine Wohnung, wie ich sie verlassen hatte an dem Tag, war tiptop in Ordnung. Wenn da etwas ist, dann hat die Frau Hilgers etwas gemacht. Oder es waren Vandalisten da. Jetzt möchte ich noch was wissen. Ja. Sie könnten dort demnächst, wenn Sie irgend so ein Präparat bekommen, sagen, bevor Sie es nehmen, möchten Sie in die Verpackung sehen und Sie möchten die selbst aufmachen. Ja, das wollte ich schon sagen. Vor dem... Ich wollte das sagen, aber das... Der Mann nimmt immer eine Restspritze, dann kriege ich ein Restchenspritze, dann kriege ich wieder die, dann sage ich gestern die Spritze, das war doch eine volle Spritze, wieso kriege ich heute das weniger Spritze? Spritzt man andere Patienten auch damit? Nein, das ist Ihre Pen. Nein, Herr Pohlmann, ich vermute, dass man an mir Experimente macht. Das macht man häufig in solchen Fällen. Und ich habe schon mal darum gebeten, den Beipackzettel zu kriegen. Dann machen wir Ihnen Kopien. Da habe ich gesagt, nein, ich möchte das Original haben. Und da kommt die Betreuung vom Hause, das heißt die Pflegedienstbetreuerin, und sagt, Frau Konter, Sie sind wieder auffällig, Sie müssen ins SAG-Klinikum. Da sagte ich, nein, ich werde nicht auffällig sein, ich brauche nicht ins SAG-Klinikum. Und das ist das, was man hier macht. Man pumpt die Leute voll mit Medikamenten. Macht man das bei den anderen Leuten auf ihrer Station in ihrem Haus auch? In dem Pflegeheim? Bei den anderen kann auch? Kann ich sagen, ja. Ich sage, ich vermute, ja. Ich vermute, ja. Ich kann nicht sagen, ja, weil ich nicht dabei bin. Ja, aber Sie müssten doch wissen, ob die irgendwann Spritzen bekommen oder ob sie Tabletten drum liegen haben. Nein, das kann ich ja nicht wissen. Ich gehe ja nicht in die Zimmer rein. Ich gehe nur bei Herrn Kaiser ins Zimmer. Ich dachte, es gibt da so ein gemeinschaftliches Mittagessen oder sowas. Ja, es gibt gemeinschaftliches Mittagessen. Aber da kann ich das nicht sehen. Ich sitze ja an meinem Platz und das, was ich den Menschen gegeben habe, ist gutes Wort. Und das ist das, was ich mit meiner ganzen Art und Weise getan habe. Sehen, was die Menschen kriegen, weiß ich nicht. Aber an der Reaktion, wie die Menschen sind, habe ich das Gefühl, dass man Medikamente ausprobiert. Warum konnten Sie bei unserem letzten Telefonat nicht so gut sprechen? Bei dem letzten Telefonat nicht so gut sprechen? Ja, da hatten Sie ein bisschen gezittert. Als ob Sie kräftig irgendwelche Vergiftung hätten oder sowas in der Art, Chemikalien bekommen hätten. Oder als ob Sie die falschen Tabletten geschluckt hätten, sozusagen. Nein, Herr Pohlmann, also ich habe nicht in Erinnerung, dass ich irgendwie so anders geredet habe. Es ist so, als ob Sie gefroren hätten. Ihre ganze Stimme war am Zittern. Typisch für Vergiftung, psychiatrische Vergiftung. Ich weiß es nicht, Herr Pohlmann. Ich habe es nicht so in Erinnerung. Ich weiß es. Aber es ist so, ich habe keine... Das heißt, seit ich aus dem SAG-Klinikum entlassen bin, habe ich keine Zähne. Es war mir im SAG-Klinikum einmal so schlecht, dass ich die Zähne beim Erbrechen rausgebrochen habe. Das ist das, wonach man nicht schaut nach hier. Das heißt, ich habe dem Pflegepersonal und der Pflegedienstleiterin hier vom Stützpunkt 6 gesagt, ich habe keine Zähne mehr, ich habe sie beim Erbrechen rausgebrochen, ich muss zum Zahnarzt. Und da kümmert man sich nicht drum. Jetzt droht man mir wieder die Schwester Sabine, sie will mich ins SAG-Klinikum einliefern. Und Herr Pohlmann, da habe ich so furchtbar Angst. Das ist ein Haus, da sind die Betten so hart. Das ist ein Haus, da brennen die Sicherungskästen durch und es ist Rohrbruch. Es ist so ein altes Haus und es ist einfach undenkbar. Und dass da noch Menschen sind, das ist einfach undenkbar. Und die sind zusammengefärscht da und Gott weiß wie überladen und Gott weiß wie. Und das ist nicht richtig, Herr Pohlmann. Ich habe gesagt zum Pflegepersonal in der SAG-Klinik, als ich das letzte Mal da war, der Dr. Kaiser braucht neue Häuser. Ja, das kann sein, aber Ambulanzen und vielleicht ein Psychiatriehaus, und zwar ein modernes Psychiatriehaus. Aber das Psychiatriehaus da, oder Gott weiß wie es da ist, das ist undenkbar, Herr Pohlmann. Und dass man da noch Leute einliefert, das ist einfach unter aller Kanone. Mhm. Und jetzt droht man mir, die Schwester Sabine hat mir gedroht, ich nehme an, es ist einfach ihre Haltung, weil sie gemerkt hat von den Anzeigen oder so, dass es durchgekommen ist und so, dass sie jetzt sagen, ach ja, ich habe ja auch gesagt, die Schwester Sabine hat praktisch unterlassene Hilfeleistung gemacht. Als ich gebrochen habe, 3 Tage und 3 Nächte und gebeten habe, einen Arzt zu holen, hat man einfach keinen Arzt genommen, viel zu spät. Und jetzt droht sie mir, mich ins SAG-Klinikum einzuliefern. Ich habe gesagt, ich fühle mich gut, zuckermäßig. Es geht mir so gesehen damit gut. Und es ist mir egal, wie es Ihnen ist, Sie kommen ins SAG-Klinikum. Und das ist das, was ich Angst habe, in diesen Altbau zu kommen, beziehungsweise dahin zu kommen, wo man wieder noch mehr Experimente mit mir macht. Da habe ich Angst davor. Und wenn meine Stimme jetzt belegt ist, ist es einfach so, ich habe auch eine Erkältung. Und wenn ich vielleicht ein bisschen zittere, das ist auch die Aufregung. Wissen Sie, das ist ein Zustand, der Herr Kaiser und so und das Ganze. Das ist was anderes. Aber wie heißt denn jetzt Ihr Arzt? Ich weiß es nicht, wie mein Arzt heißt. Das heißt, an sich heißt mein Arzt Dr. Kaiser, der Chefarzt. Das heißt, eigentlich habe ich, was meine Krankenkasse bezahlt, ein Anrecht auf Chefarztbehandlung. Denn meine Krankenkasse bezahlt mindestens 200 Euro den Tag in der SAG-Klinik. Und ich habe in der SAG-Klinik immer gesagt, ich möchte nach Hause. Und das Heim hier wurde bezahlt. Ich verstehe nicht, warum man ein Heim bezahlt, wo ich nicht hingehöre in das Heim. Das heißt doch, ich bin voll invalibel, körperlich, körperschwerbehindert, Herr Pohlmann. Wodurch? Durch Unfall und Zusammentreten von Pfleger und durch Gewaltantaten. Durch Unfälle ausgerutscht auf Glatteis, Sturz vom Balkon und Zusammentreten von Pfleger und Zusammenschlagen von Pfleger und Würgen von Pflegern. Dadurch bin ich schwer invalide. In diesem Larotta-Haus? In diesem Loretta-Haus, ja. In diesem Loretta-Haus und in der SHG-Klinik. In beiden wurden Sie misshandelt? Ja, körperlich und seelisch misshandelt. Nein, nicht nur misshandelt, Gewalttat. Mhm. Und Herr Pohlmann, eigentlich ist es meine Pflicht, Strafanzeige zu erstatten. Habe ich schon, aber das kann auch ein Fremder machen. Bloß ist es wichtig, dass man Sie hinterher anschreibt und Sie als Zeugen dazu verhört. Und das ist offensichtlich nicht geschehen, das darf man nicht. Ja, es geschieht nicht. Nein, Herr Pohlmann, ich glaube, man hat Angst vor meiner Aussage. Ja, dann werde ich da noch ein bisschen Druck machen müssen. Ich bitte. Ich werde noch mal einen Brief schreiben. Ja, das heißt ja, ich kriege auch keine Post. Ich vermute, dass man Post hinterhält. Ich werde Ihnen auch einen Brief schreiben, dann werden Sie sehen. Ja. Gut, Herr Pohlmann. Aber ich hoffe, ich komme nicht ins SAG-Klinikum heute Abend noch oder überhaupt morgen oder so. Mhm. Denn das wäre eine Katastrophe. Dieses Haus da und diese Betten. Und da regnet es zum Dach rein. Das regnet sogar durch die Decke durch. Mein Bett war nass, weil es durch die Decke regnet. So ein altes Haus ist das. Ihr Bett war nass gewesen? Mein Bett war nass, weil es durch die Decke geregnet hat. Also es war dort ein Tropfen an der Decke oder sowas? Nein, ich habe den Tropfen nicht an der Decke gesehen. Mein Bett war nass. Und das Wasser kam woher? Ich vermute, dass es von der Decke kam. Es musste von der Decke gekommen sein. Denn das ist so ein altes Gebälk. Und ich weiß auch, die Heizung funktioniert da nicht mehr richtig. Und es ist ein Rohrbruch in dem SAG-Klinikum, in dem Altbau. Und die Sicherungskästen und das Ganze und überhaupt das ganze System im SAG-Klinikum, der Altbau, das ist eine Katastrophe. Da ist Gefahr im Verzuge im SAG-Klinikum, in dem Altbau. Und da fährt man die Leute zusammen wie das Vieh. Da liegen in einem in zwei Bettzimmer liegen drei Personen, im Dreibettzimmer liegen vier Personen. Das heißt, als ich da war, war es so. Ich kann es jetzt nicht erzeugen, behaupten, dass es jetzt noch so ist. Ich sehe es ja nicht. Aber als ich da war, war es so. Und das SHG-Klinikum, ich sage so, der Professor, der Dr. Kaiser, er braucht ein neues Haus. Und ich wüsste auch, welches Haus. Aber da muss er erst Schluss machen mit dem KZ-Manieren, dass man die Leute fixiert an ein Bett mit Ledergürtel und Schrauben. Haben Sie das gesehen? Nein, ich habe es am eigenen Leib erfahren. Sie wurden auch gefesselt? Und ich habe es gesehen. Und die Patientin und ich habe geweint, ich habe geschrien vor Schmerzen an den Armen und Schmerzen und so. Und man hat mich nicht gehört, man hat mich nicht erhört. Man hat es einfach gemacht und diese KZ-Manieren müssen aufhören. Und wenn diese KZ-Manieren nicht aufhören, dann braucht der Dr. Kaiser auch kein neues Haus. Dieser Dr. Kaiser weiß gar nicht, was in seinem Haus vor sich geht, glaube ich. Ich habe große Stücke auf den Dr. Kaiser gehalten, aber trotzdem habe ich auch Kritik. Diese Kritik, die er mit mir ausprobiert, habe ich, dass er das Polyarzenyl an mir ausprobiert hat. Ich war abgemagert, ich war Haut und Knochen. Mein Busen hat gehangen wie ein Lappen an mir. Ich war im Gesicht abgemagert. Das war dadurch, man hat mich im Wachkoma gehalten durch Unterzuckerung. Und ja. Und ja, ich glaube, man hat auch jemanden umgebracht dadurch, durch die Unterzuckerung. Wer war das? Herr Pohlmann, ich traue mich nicht, es zu sagen, weil wenn Sie irgendwie da irgendwas verlauten lassen, geht man mir an den Kragen. Es ist mein Bruder Ottmar Konter. Ich vermute es. Seine Frau war im SHG-Klinikum unter Tränen. Ich habe sie erkannt. Und meine Nichte Jennifer ist in der SAG-Klinik als Psychologiestudentin. Und ich habe sie erkannt, meine Nichte Jennifer. Und sie gibt sich als Schwester Sarah aus, aber das ist was anderes. Ich halte große Stücke auf den Dr. Kaiser, aber ich habe auch die Kritik, dass er Medikamente ausprobiert in einer Art, die nicht richtig ist. Und das war an mir, denn ich war so abgemagert, ja, und man hat mich im Wachkoma gehalten, praktisch nachts. Und da sagt die Frau Dr. Tiede, ach ja, das Schlaf-Wach-Rhythmus-System bei Ihnen ist wichtig. Die weiß ganz genau, dass sie mich im Wachkoma gehalten haben durch Unterzuckerung und durch das Polyarzenyl. Und jetzt gibt man mir das Medikament Lyoken. Mhm. Lyoken. Die hat darauf bestanden, nehmen Sie das und ja. Ist es Ihnen irgendwann mal durch eines dieser Medikamente besser ergangen? Das heißt ja. Gestern Abend zum Beispiel habe ich meine Medikamente genommen. Diese beiden Medikamente, die Frau Dr. Tiede mir verordnet hat, beide Medikamente. Es geht mir heute am Tag besser. Das heißt, ich vermute, dass das Lyoken ein Ausgleich ist irgendwie, vielleicht macht sie damit wieder einen Wiederaufbau des Körpers und eine Zuckerregulierung. Das kann sein, dass das ein Medikament, aber ich habe nicht geschlafen. Und wenn ich geschlafen habe, dann war es nur Momente. Ich habe heute Morgen hatte ich das Gefühl, dass ich nicht geschlafen hatte. Und irgendwie, Herr Pohlmann, und was man noch macht. Neurologisch einwirken auf die Patienten. Sind Sie noch dran? Ja. Ja? Ich sagte Ihnen ja mal, dass ich stereotaktisch operiert wurde, das heißt einen stereotaktischen Eingriff hatte. Das habe ich Ihnen doch gesagt. Ja. Stimmt, ja. Sie wissen ja, was das ist. Nein, nicht mehr. Das heißt, das ist ein neurologischer Eingriff, ein radiologischer Eingriff auf das Gehirn. Man arbeitet mit Strom auf das Gehirn ein und man hat mir damals 1973 im November erklärt, wir tun damit Gehirnzellen töten, die Fehlverhalten auslösen. So. Ja, Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass man das häufiger macht. Man macht es heutzutage im Schlaf. Damals hat man es gemacht, man hat mir ein Loch in den Schädel gebohrt und hat damit das gemacht, was man gemacht hat, eben mit Strom. Und heute macht man es sogar im Schlaf. Und das ist das, was ich vermute, dass man im SHG-Klinikum Patienten neurologisch behandelt und so. Und ja. Wer hat Ihnen ein Loch in den Schädel gebohrt? Das war der Professor Schneider 1973, das weiß ich. Aber ich wurde neurologisch, also das, es wurde wieder eine solche Operation gemacht. Das war 1973 Professor Dickmann und Professor Schneider. Was hat es gebracht? Es hat eine Gesundung des Fehlverhaltens gebracht. Ich hatte einen Reinlichkeitstick und der ist weggegangen. Und das Komische ist, seitdem ich im SHG-Klinikum war, ist dieser Reinlichkeitstick wieder da. Das heißt, er ist nicht immer Ich kenne keinen Reinlichkeitstick. Ja, Sie kennen keinen Reinlichkeitstick. Dann sind Sie ein sehr gesunder Mensch. Das heißt, Reinigkeitstick ist etwas, übertriebene Sauberkeit. Angst vor Ansteckung und hat Angst so, dass man sich infiziert oder Gott weiß wie und so. Und sind Sie sich sicher, dass Sie sowas gehabt haben? Ja, das weiß ich. Das heißt, das hatte ich. Das weiß ich. Und ja, war es denn schlecht? Dieses Fehlverhalten ist... Halt! War es ein Fehlverhalten, wenn man etwas sauber macht? Ist es ein Fehlverhalten, wenn man etwas besser sauber macht? Ist es ein Fehlverhalten, wenn man es besser macht als derjenige, der schon besonders sauber macht? Ich verstehe Sie, Herr... Ich möchte wissen, ob derjenige, der am besten sauber macht, am krankesten ist. Herr Pohlmann. Ja oder nein? Es ist so, es war belastend für mich, es hat mich krank gemacht. Es war krankhaft für mich. Was denn? Es war für meine Person krankhaft. Und es hat mich eingeschränkt in meinem persönlichen Dasein. Und deshalb finde ich, war es ein Fehlverhalten. Was haben Sie denn gemacht? Haben Sie von morgens bis abends bloß sauber gemacht? Nein. Also, dann haben Sie auch keinen Reinlichkeitstick gehabt. Jetzt. Ich möchte wissen, was Sie getan haben, als Sie diesem sogenannten Reinlichkeitstick nachgegangen sind. Was haben Sie gemacht? Nach dem Großmachen die Hände gewaschen. Und was noch? Nix. Also jeder Mensch, der sich die Hände wäscht... Nein, Moment mal. Ich habe auch meinen Po gereinigt, gewaschen. Das heißt ja, eigentlich habe ich mich so gemacht, wie man ein Baby frisch Ja, macht. Aber es gibt Menschen aus Asien, die jeden Tag duschen oder baden. Jeden Tag. Ja. Das ist ja so üblich. Das ist doch nichts Krankhaftes, wenn man sich jedes Mal die Hände wäscht. Oder wenn man sich den Po sauber macht mit Feuchtigkeit. Das ist besser als ohne Feuchtigkeit. Ja, das stimmt. Das stimmt, Herr Pohlmann. Wo ist denn da der Tick? Nein, Herr Pohlmann. Der Tick ist das, dass es belastend für mich war. Es war so belastend für mich, dass ich es selbst als Krankheit empfunden habe. Und deshalb fand ich... Ja, wahrscheinlich hat Ihnen jemand gesagt, dass es eine Krankheit ist und Sie haben es geglaubt. Ja, das kann natürlich auch sein. Ja, das scheint mir nämlich so. Ich kenne keinen Menschen, der krank ist, weil er besser sauber macht als der normale Mensch. Ja, das Sie müssen ist bedenken, auch etwas. Sie müssen bedenken, eine Krankheit muss immer das sein, wenn es jeder täte, dass dann die eigene Art irgendwie, sagen wir mal, irgendwann aussterben würde. Man kann durch eine solche, sagen wir mal, durch eine gesteigerte Reinlichkeit, kann man der eigenen Art nicht irgendeinen Schaden zufügen. Wenn jeder Mensch perfekt sauber macht, dann kann es der eigenen Art nicht schaden. Eine Krankheit ist etwas, woran man selbst stirbt und woran auch die eigene Art sterben kann. Ja, passen Sie auf, Herr Pohlmann. Das ist das eben, was ich zum Beispiel festgestellt habe, ehe ich in das SHG-Klinikum kam. Habe ich hier einem Herrn Spatazzo einfach Schnüdelchen abgeputzt. Ein was? Schnüdelchen, also praktisch die Rotze aus der Nase abgeputzt. Er hat so geschnuddelt, die habe ich einfach abgeputzt. Das heißt, ich hatte keine Plage damit. Und als ich wieder im SHG-Klinikum war, seitdem habe ich auf einmal diese Vorsicht wieder, dass ich irgendwie mich infiziere oder Gott weiß Ja, da muss man aber auch Acht geben. Das ist doch nichts Falsches. Jeder Mensch. Ich war einmal in einem Fußballstadion. Ich war noch gar nicht direkt unter den Menschen. Ich war nur draußen in der Menschenmenge. Ja. Für ungefähr eine halbe Stunde. Habe nur ein paar Tonaufnahmen gemacht. Kam nach Hause, bekam langsam Kopfschmerzen und war dann etwa 2 Wochen lang schwerst krank, dass sogar der Notarzt kommen musste, weil ich mich wahrscheinlich bei irgendeinem dieser vielen Leute im Fußballstadion angesteckt hatte. Ja, ja. Ich weiß also in Zukunft, ich werde in so große Menschenmengen wahrscheinlich gar nicht mehr gehen. Oder ich werde mich dicker anziehen. Ja, Herr Pohlmann. So geht das. Das ist möglich. Aber es ist halt so, es ist auch so, man tut mich gerne in ein Heim oder Gott weiß wie, der Herr Blaumeiser sagte auch, es ist mir egal, wo Sie hinkommen, dann kommen Sie in ein anderes Aber Heim. Aber überlegen Sie mal, die Leute, die dort als Pfleger angestellt sind, die müssen Sie sicherlich auch jedes Mal die Hände waschen. Nein, die waschen sich nicht jedes Mal die Hände. Zum Beispiel wurde ich heute gepikst. Das heißt, ich sollte heute Zucker getestet. Ja, aber vor der Arbeit denke ich mir doch, dass doch jeder Arzt, jeder Pfleger sich die Hände besonders wäscht. Vor der Arbeit die Hände. Aber ob sie sich die Hände waschen, wenn sie zum Beispiel einem Bewohner die Urinflasche anlegen, die Schwester Sabine zum Beispiel, als ich sie zu ihr sagte, gell, Schwester Sabine, sie liefern mich doch nicht ins Bett. Nein, ich meine jetzt da hinten den Po sauber machen. Dann sollte man sich natürlich hinterher die Hände waschen. Ja, das weiß ich nicht, Schwester Sabine sich die Hände gewaschen hat, ob wie sie jetzt die Medikamente verteilt hat. Hat sie doch getan? Sie hat jetzt die Medikamente verteilt. Und sie hat vorher, habe ich gesehen, nicht gesehen, das heißt, da nimmt sie eine Urinflasche aus dem Fäkalienraum und tut einen Bewohner praktisch schätzungsweise die anlegen oder was. Ich weiß nicht, ob die Schwester Sabine sich die Hände gewaschen hat, als sie die Medikamente verteilt hat. Ja, aber ist anzunehmen, dass jeder Mensch, der dort arbeitet, sich hinterher einmal und vorher einmal. Ich denke es. Es ist auch nicht so, sagen wir mal so. Es ist kein Reinlichkeitstick, sich die Hände zu waschen. Es ist einfach normal oder es ist in manchen Familien anständig, sich die Hände zu waschen, wenn man auch nur auf Toilette gewesen ist. Ja, das finde ich. Das ist kein Tick und dafür braucht man keinem Menschen ein Loch in den Kopf bohren. Ja, ja. Also, so wie ich das verstanden habe, hat man ihnen ein Loch in den Kopf gebohrt, nachdem man ihnen gesagt hat, dass sie einen Reinlichkeitstick hätten, weil sie sich die Hände gewaschen haben. Ist das richtig? Ja, ja. Nein. Ich habe erzählt, ich hätte ein paar Mal die Hände gewaschen. Ach, ein paar Mal sich die Hände waschen, deswegen sollte man jedem Menschen ein Loch in den Kopf bohren und da Gehirnzellen zerstören? Nein, Herr Pohlmann, ich verstehe Sie. Das ist doch nichts Vernünftiges. Sie sagen, das ist nicht richtig gewesen. Man hätte nur brauchen zu sagen, Frau Konter, überlegen Sie sich, was kann schon passieren, wenn Sie sich den Po abputzen und es passiert mal, dass... Zum Beispiel, etwas, irgendetwas, aber keine Menschen... Irgendwie eine Erklärung, dass man eine logische Erklärung sagt, ja, was kann... Frau Konter, man hat im Mittelalter den Menschen bei Bewusstsein Löcher in den Kopf gebohrt, und man hat versucht, auf diese Weise wohl auch und auch auf andere Weise da den Teufel auszutreiben. Daher kommt das zum Beispiel. Ja, da wurde aber ein bisschen mehr gemacht als nur gebohrt. Da wurde auch gefoltert. Das heißt, Herr Pohlmann, am Gehirn arbeiten, das macht man schon so lange. Das heißt, Sie sagen im Mittelalter. Das heißt, sind auch Experimente. Der Arzt würde doch sich selbst nicht ein Loch im Kopf bohren, wenn er sieht, dass er sich jeden Tag die Hände wäscht, falls er mal mit irgendeinem Patienten was zu tun hat da. Da nimmt man Gummihandschuhe oder sowas in der Art. Ja, ne? Aber Herr Pohlmann, aber es wird man doch keine, hat an aber mir gearbeitet. Aber lässt sich doch selbst kein Arzt sich selbst ein Loch in den Kopf bohren. Nein, das lässt normalerweise keiner. Das lässt normalerweise keiner. Ja, eben. Und dann, aber man hat mich auch ein zweites Mal so operiert. Ich habe nämlich das Loch in meinem Schädel links gehabt und so eine Delle. Und als ich einmal im evangelischen Krankenhaus war, beziehungsweise im Mutterhaus, Haus K war, da, als ich danach zurückkam, habe ich auf einmal die Delle rechtzeitig. Und das heißt, seitdem ich aus dem SHG-Klinikum raus bin, habe ich wieder Angst, mich zu infizieren. Das heißt, man hat mich wieder bearbeitet am Gehirn oder irgendwie ist es irgendwas, was man mit mir gemacht hat, dass man... Ich kann Ihnen sagen, dass verschiedene sogenannte Medikamente genau das bewirken, was in den Beipackzetteln drinsteht, unter der Überschrift sogenannte Nebenwirkungen. Da steht auch drin zum Beispiel... Wahnvorstellungen oder Albträume oder übertriebenes dies oder das oder Aggression oder Furcht. Also, kommt ja fast alles drin vor. Ja, das kann natürlich... Brauchen Sie sich doch nicht wundern, dass Sie solche Dinge bekommen, wenn Sie auf den Beipackzetteln schon deutlich draufstehen. Das kann natürlich genauso gut sein, dass man mich abhängig macht vom Medikament. Ich sagte auch der Frau Dr. Tiede... Dass man Ihnen etwas zufügt, was man dann ausnutzt, um Sie da zu behalten. Ja. Man macht das doch nicht aus Menschenliebe, man macht das doch, weil gewisse Leute Geld an diesem Pflegeheim verdienen. Ja, man hat zum Beispiel mindestens 200 Euro den Tag kassiert von meiner Krankenkasse. Und man kassiert so viel von mir bzw. vom Staat für das Heim. Ich habe gesagt, ich möchte nach Hause in meine Wohnung. Jetzt hat die Betreuerin schätzungsweise ein Telefongespräch geführt mit dem Pfleger Andy. Und da ging es um das Thema. Ich weiß natürlich nicht, wie die Wohnung aussieht. Wenn die Wohnung irgendwie schlecht aussieht, dann hat meine Betreuerin Marion Hilgers etwas dran gemacht. Oder es waren Vandalismen da. Oder das. Aber ich vermute, meine Betreuerin Marion Hilgers hat was gemacht. Das heißt, wenn sie auch nicht gelüftet hat, als Betreuerin nimmt man das Wohlbefinden seines Betreuten wahr. Und man ist für ihn da. Und das Einzige, was sie mit mir gemacht hat, ist mir Schlechtes angetan. Ich nehme an, auch dass der Arzt, der Ihnen ein Loch in den Kopf gebohrt hat, Ihnen was Schlechtes angetan hat. Das macht man normalerweise nicht. Nicht. Nein. Nein. Mir jetzt auch noch keine angeboten. Ich habe noch niemals von einem Menschen gehört, dass man ihm ein Loch in den Kopf gebohrt hat wegen irgendeines sogenannten Ticks. Ein Tick ist normalerweise etwas anderes. Ein Tick ist etwas, was man aus einer gewissen Krankheit herbekommt. Das ist das Verhalten, wenn Leute irgendwie ein bisschen zucken, sowas in der Art. Oder komische, unwillkürliche Körperbewegungen machen. Da gibt es eine Krankheit, den Namen weiß ich jetzt nicht. Daher nennt man das Tick. Wenn jemand sich... Also, Moment mal, nein. Unwillkürliche Körperbewegung, das ist ein Epileptiker. Nein, nein, es gibt noch eine andere Krankheit. Das ist auch andere Krankheiten. Ja, das ist, da gibt es auch manchmal Personen, die dann ein bisschen um sich greifen, sich schlagen, andere schlagen, ach so, unabsichtlich. Ach, sich schlagen, andere schlagen, das heißt, meinen Sie der sogenannte, sich schlagen, Aggressionen praktisch? Ja, nein, nein, nein, es gibt eine Krankheit, wo die Leute um sich greifen, plötzlich, unwillkürlich. Ja, das weiß ich nicht, das kenne ich nicht. Das kenne ich nicht. Und das nennt man dann eben die Ticks. Ja, wenn man das so nennt. Ich kann Ihnen das wahrscheinlich auch gleich sagen, wie das heißt. Ich werde es mal gerade in die Suchmaschine eingeben. Ich wusste es ja vor einigen Jahren noch auswendig. Moment mal. T-I-C-K-S K-R-A-N-K. So, mal sehen. Ja, Tourette, das Tourette-Syndrom war das. Tourette-Syndrom. Mit T-O-U-R-E-T-T-E, Tourette geschrieben, Tourette-Syndrom. Da gibt's das, wo Leute um sich greifen und solche Dinge. Das nennt man die Ticks. Also Moment mal, ich habe eine Patientin gehabt, die mit mir auf dem Zimmer gelegen hat. Das heißt, ich habe gehört, dass sie Epileptikerin war. Das ist was anderes. Die ist aggressiv geworden. Und ich habe gehört, wie die Frau Dr. Thiele sagte, geben wir ihr das Gleiche wie der Agathe. Das heißt, die Agathe ist aggressiv geworden. Und ich habe auch manchmal aggressives Verhalten. Nicht aggressives Verhalten, ich wehre mich. Und die Agathe hat sich auch gewehrt, weil sie unterdrückt wurde und weil man ihr Dinge angetan hat, die nicht richtig waren. Was hat man ihr angetan? Die Agathe hat sich verbal gewehrt, verbal. Was hat man ihr angetan? Man hat ihr in dem Haus, in dem Altbau, wo sie war, hier vom Herrn Blaumeiser, da hat man ihr Gewalt angetan, ihrem Reden nach. Sie hat sich mir anvertraut und hat es immer wieder erzählt. Ja, man hat das gemacht, man hat das gemacht. Fragen Sie genau mal nach, was man getan nein, hat? Nein, ich kann es nicht mehr, das heißt, nein, ich kann es nicht mehr fragen, sie ist nicht mehr hier auf der Station. Mhm. Wo ist sie jetzt? Sie ist auf der geschlossenen. In der Psychiatrie? Nein, nein, nicht auf der geschlossenen Abteilung hier im Hause. Mhm. Agathe Robert heißt sie. Dann könnte man die aber auch mal anrufen. Sie könnten sie anrufen, aber Herr Pohlmann, ja, sie ist wirklich behindert. Sie ist eine Epileptikerin und ob sie auch geistig behindert ist oder wie oder was, das weiß ich nicht genau. Aber sie ist schätzungsweise auch geistig behindert. Sie ist eine wirklich Behinderte. Und ja, aber das, was sie wirklich braucht, Hilfe, dass sie einen Zuspruch kriegt, dass sie keine Gewalt mehr angetan bekommt und dass man ihr Gutes tut. Und dass sie nicht wieder ins SAG-Klinikum muss, diesen Zuspruch braucht sie vielleicht wirklich. Ich wollte schon zu ihr gehen, aber ich habe die Erkältung und es in diesem Beziehung und halt, ja, halt die Gewalttaten und der Unfallfolgen. Ja, und ich habe eine Unfallfolge, als ich, ja, da fällt mir gerade ein, als ich hier, Moment mal, jetzt haben wir wieder Wochenende, letztes Wochenende, freitags oder donnerstags, habe ich hier im Bad etwas aufgeputzt. Und da habe ich einen Schmerz im Rücken gespürt. Und das ist wieder ein Unfall. Und das ist wieder ein Unfall, wo ich melden muss bei meiner Unfallversicherung. Ja, Herr Pullmann, es gibt so viele Dinge, die anfallen. Und das, wofür meine Betreuerin zuständig ist, für mein Wohlbefinden, da hat sie noch gar nichts getan. Und ich weiß, dass sie mir etwas Schlechtes will, denn ich bezahle sie nicht mehr. Ich habe meine Kontokarte sperren lassen und sie kriegt kein Geld mehr von mir. Und deshalb macht sie auch Rachefeldzug. Und sie hat auch schon unter meinem Namen fungiert. Ich habe einen Brief gelesen, da stand drauf, Dorothea Konter, Röntgenstraße 4, Trier. Und zwar gibt sie meinen Namen an für ihre Arbeit. Und sie missbraucht meinen Namen für ihre schlechte Arbeit. Haben Sie diesen Brief griffbereit? Nein, ich habe den Brief nicht griffbereit, ich habe ihn auch nicht mehr. Man stöbert hier in meiner Post rum. An wen war der Brief gerichtet? Der Brief war gerichtet an Dorothea Konter, Röntgenstraße 4. Von wem? Von wem, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich nicht. Ja, aber wie meinen Sie denn, dass das ein gefälschter Brief ist, wenn Sie das gar nicht wissen? Nein, kein gefälschter. Mein Name stand drauf. Mein Name stand drauf. Röntgenstraße 4. Ich werde mich darum kümmern. Und das Sie können dann einfach in einer Woche nochmal anrufen, ja? Ja, ich rufe, Herr Pullmann, das ist die Adresse meiner Betreuerin. Meiner Betreuerin in Trier ist das die Adresse. Und die Röntgenstraße 4, das ist schätzend. Das ist eine Angestellte des SKM, Soziale Katholische Männer, Trier, eine Institution der Kirche. Und ich habe gesagt, die Betreuerin soll sich von ihrem Institut bezahlen lassen, die sie anstellt. Und nicht von mir das Geld nehmen. Sie fährt ein paar Mal in den Urlaub und wenn mit meiner Wohnung was ist, hat meine Betreuerin Marion Hilgers etwas gemacht. Meine Wohnung war top in Ordnung, als ich sie verlassen habe. Und sie sagte mir selbst gegenüber auch, Frau Konter, Ihre Wohnung ist natürlich ganz in Ordnung immer gewesen. Ja, sind Sie mal, Herr Pohlmann. Gibt es denn irgendwelche Gründe anzunehmen, dass sie jetzt nicht mehr in Ordnung ist? Ja, weil ich... weil der Pfleger Andy sagte am Telefon, ich weiß natürlich nicht, wie die Wohnung aussieht, er sagte nicht Frau Hilgers, aber ich weiß, dass er mit Frau Hilgers gesprochen haben muss. Ich weiß natürlich nicht, wie die Wohnung aussieht und ich vermute, es ist ein Rachefeldzug meiner Betreuerin, weil sie kein Geld mehr von mir kriegt. Und ich finde, es ist ungerechtfertigt, dass sie Geld von mir kriegt. Sie hat noch gar nichts für mich getan.